Hello? Hello? Hello? Perhaps you need another shot. Bless me, Father, for I have sinned. Liebe Zuhörerinnen, geschätzte Zuhörer, wenn jemand der ehemaligen Reichs- und heutigen Nur-Hauptstadt weniger zugetan ist als der bayerischen, wenn einer Vegetarier und andere Abstinent und Verzichtler verspottet, wenn er es schafft, sich sowohl mit anarchistischen als auch mit kommunistischen Organisationen zu überwerfen, ohne politischen Werf einzubüßen, dann kann das kein so schlechter Mensch sein. Gewesen sein, müsste man genauer sagen, denn der Anarchist und gleichzeitige Bohemian Erich Mühsam wurde 1934 von den Nazis im KZ Oranienburg ermordet. Dieser Tage erscheint nun der erste Band seiner Tagebücher im Berliner Verbrecherverlag. Die Berliner Morgenpost nennt dies ein literarisches Mammutprojekt. Immerhin sind insgesamt 15 Bände und damit ca. 7000 Seiten geplant. Wir nennen es, bodenständig wie wir sind, großartig. Wollen aber, wenn es um den vollbärtigen Zausel aus Lübeck geht, der während der Münchner Räterepublik so einiges auf die Beine gestellt und unter die Tische getrunken hat, von der Prämisse der werbefreien Sendungen Abstand nehmen. Sie hören in der Folge eine Reklame in Rheinkultur, eine Hommage an den Autor mit seinen eigenen Worten quasi. Kaufen Sie diesen und die folgenden 14 Bände. Und wenn Sie dann noch Barmittel übrig haben, Sie wissen ja, wo Sie unsere Spendenaktion Pate 2.0 im Netz finden. Chardon, La Sodanelle, 22. August 1910, Montag. Bei strömendem Regen war ich eben unten im Dorf, um mir dies Heft zu kaufen. Es soll mein Tagebuch sein. Ich glaube kaum, dass ich es in der Art führen werde, wie damals im Gefängnis. Dazu gibt es hier bei aller Beschäftigungslosigkeit und bei aller Langeweile zu viel zu tun. Dazu habe ich auch hier bei aller Zeitbindung und bei aller Willensbeschränkung noch immer zu viel Freiheit. Ich werde schwerlich jeden Tag zu Eintragungen kommen und jedenfalls kaum je zu ausführlichen. So werde ich mich also einrichten müssen. Dass ich hier bin, ist merkwürdig genug. Eine Sanatoriumskur hielt ich schon während des Prozesses 22. bis 25. Juni und vorher für nötig. Im Juli musste ich noch erst für die zweite Monatshälfte nach Frankfurt ans Kabarett, Marie Irber, Rothschilds Maitresse. Nach 8 Tagen mit Krach fort. Dann Berlin, wo ich sämtliche Geschwister traf. Unterzeichnung eines ärgerlichen Familienkontraktes in der großväterlichen Erbschaftsangelegenheit. Ich sag zu allem Ja, bis sich eines Tages die Achse dreht. Papa, der im April einen schweren Herzschwächeanfall hatte und zur Rekonvaleszenz nach Kudowa geschickt war, kam über Berlin zurück. Mehrere Tage dort mit ihm zusammen. Für beide Teile gleich qualvoll, immer wieder die gleiche Taktik. Wir vermeiden Anstößiges, wir vermeiden, miteinander allein zu sein, wir gehen vorsichtig miteinander um. Er sucht manchmal Gelegenheit zu spitzen Anzüglichkeiten. Ich halte das Maul. Nach seiner Abreise untersuchten mich Hans und Julius, stellten Herzerweiterungen fest und angehende Arterienverkalkung. Sanatorium, dringendes Erfordernis. Ich wollte stattdessen nach Eschi zu Johannes. Nein, Geld gibt's nur für reguläres Sanatorium. Nach langen Schwierigkeiten setze ich durch, dass ich in die Schweiz kann. Suche Chardieu aus dem Bäderalmanach heraus. Meine Geschwister haben ganze 300 Mark bewilligt, mit was für Opfergeschrei. Reise und so weiter, alles auf eigene Kosten. Leider habe ich mich in der Wahl des Ortes, wo ich seit Freitagabend bin, anscheinend geirrt. Erstens ist er noch so weit von Eschi, dass an häufiges Beisammensein mit dem Freund nicht zu denken ist. Dann sind die übrigen Kurgäste, fast lauter französisch sprechende Damen, ganz unzugänglich und ich bin fortgesetzt allein. Und schließlich langweilt mich auch die Landschaft. Hohe Berge, Driften, Matten, Ansichtskartenschönheit. Und kein bisschen Wasser. Ich glaube nicht, dass ich länger als eine Woche hier bleiben werde. Auf der Herreise besuchte ich Johannes in Eschi, traf ihn riesig wohl an, kaum verändert gegen früher, aber gesünder und weniger romantisch überspannt. Isa, seine Frau, dass ich nicht lache, ist verreist. Er liebt sie wirklich und ich freue mich sehr, dass diese furchtbare Not von ihm genommen scheint. Eben schicke ich ihm das Reisegeld hierher, käme er doch rasch. Ich komme mir sehr einsam vor, und nicht nur die örtliche Abgeschiedenheit tut das. Frieda ist von Frick schwanger, Lotte ist mit Strich auf Reisen und ich weiß nicht wo. Uli haust wieder in München und schreibt in jedem Brief um Geld. Spelder verließ sich in Berlin sterbenskrank. Schinnis kümmert sich um sie, aber ich glaube, da ist nichts mehr zu hoffen. Landau will durchaus einen Sozialistartikel noch in diesen Tagen von mir. Ich darf aber nicht viel schreiben und mich nicht anstrengen. Johannes gab mir 3 Bände der Tagebücher Warnhagens von Ense mit, die ich gierig lese. Damals lohnte es noch, Tagebücher zu schreiben. Trotz der Armseligkeit der vormärzlichen Politiker, welche bewegte Zeit! Welche Beziehungen zwischen Geistheit und Öffentlichkeit, welche Teilnahme der großen Geister, Warnhagen, Humboldt, Tieke, Bettina von Arnim und so weiter, an den Geschehnissen des Tages. Und heute? Unsere Zeit ist bei Gott nicht minder armselig, unsere Regierung nicht minder jämmerlich, unsere Politik nicht minder schikanös, knechtschaffen und vormärzlich. Nur eins unterscheidet unsere Tage von Warnhagens. Heute ist auch das Volk interessenlos und die Geistigkeit nimmt schon gar nicht teil an allem, was vorgeht. Ich werde in dies Tagebuch nicht viel Zeit, Prophetisches zu vermerken haben. München, Donnerstag, 29. September 1910. Es ist etwas Erfreuliches aus der Zeitgeschichte zu vermerken. In Berlin haben große Zusammenrottungen von Arbeitern und Frauen stattgefunden, die mit den Streikbrechern bei einem Moabiter Kohlearbeiteraufstand Händel gesucht haben. Es ist zu Schießereien gekommen. Die Menge hat das große Polizeiaufgebot angegriffen. Eben fährt, wie zur Illustration der freudigen Gefühle, die mich angesichts der Volksenergie beseelen, unter großem Gepränge an der Spitze lautblasend eine berittene Musikkapelle, eine Batterie Artillerie unter meinem Fenster vorbei, ein endloser Zug von Kanonen und Pferden, deren Rasseln und Trappeln meinen Schreibtisch erschüttern. Das Volk bleibt gaffend stehen. Es scheint sich wenig Gedanken darüber zu machen, mit wessen Geld, zu wessen Schaden und auf wessen Knochen diese Mordsinstrumente entladen werden könnten. Gott sei Dank, der ekle Zug ist vorbei. Also in Berlin hat es richtige Straßenrevolten gegeben. Eine Kirche wurde von der Menge gestürmt, es wurde aus dem Fenster geschossen, Frauen haben in ihre Häuser eindringende Polizisten, die unter persönlichem Kommando des bemerkenswerten Polizeipräsidenten von Jago stehen, angegriffen. Eine warf solchem Burschen eine brennende Petroleumlampe an den Kopf. Kurzum, einmal ein deutlicher Beweis, dass sich auch deutsche Proletarier nicht mehr alles bieten lassen. Grauenhaft ist der Gedanke an die Strafprozesse, die den Exzessen folgen werden. Es wird viele Jahre Zuchthaus geben und natürlich macht die liberale Lumpenpresse vom Schlage der Münchner neuesten Nachrichten schon jetzt scharf. Aber trotzdem, man kann von solchen Vorfällen ermutigt werden, wieder Vertrauen fassen zu den guten freiheitlichen Instinkten des Volks. Besonders beglückend ist die Lehre, die sich aus der Tatsache ergibt, dass die Arbeiter so hoch über ihre Führer hinausgewachsen sind, dass sie es wagen, ihren jämmerlichen sozialdemokratischen Leithammeln diese Unannehmlichkeit zu bereiten. Wieder bestätigt sich mir, was ich immer wusste, dass die Berliner Arbeiterschaft die beste, männlichste, selbstständigste und freiheitlichste in Deutschland ist. Es soll mich wundern, ob nun Ruhe herrscht in Moabit oder ob die würdige Staatsregierung unter Betham Hollweg Militär nach bissigschem Rezept ausrücken lassen wird. Das würde viel Blut kosten, aber fruchtbare Saat sein für künftige Rache. Aus Ascona. Berlin lag mir schon wieder derart im Magen, dass ich ehrlich froh war, als es mir auch im Rücken lag. Jetzt sitze ich fern dieser Lasterhöhle am Lago Maggiore und denke in nicht gerade liebenswürdiger Erinnerung der literarischen Nachtcafés, in denen Pomade triefende, impotente Ästheten bei Absinth und Opiumzigaretten ihre Georgien feiern. Der Cabarets, die Franzosen mögen mir die missbräuchliche Bezeichnung einer schlechten Sache mit einem guten Namen verzeihen, in denen der fettleibigsten Tiergartenbourgeoisie in stilisierten Zoten Berliner Humor vorgesetzt wird. Der Friedrichstraße, des einzigen Orts Berlins, aus dem ein Dichter Poesie schöpfen kann, sofern es ihn der Mühe nicht verdrießt, der Moral durch die Finger und den Huren, Luden und Strichungen ins Herz zu sehen. Und da ich zu den nicht alle Werdenden gehöre, die noch immer auf den Tag hoffen, da die Massen sich ihrer Sklaverei wütend bewusst werden und in gesundem Hass gegen ihre Peiniger ohne Sentimentalität zum eigenen Nutzen verfahren, so denke ich auch in stiller Wehmut der liebevollen Fürsorge mit der Herr von Boris abgerichtete Spürhunde, die auf den Namen Spitzel hören, bewachend hinter mir herlaufen hieß. Berlin. Jeder gute Deutsche muss seine Reichshauptstadt gesehen haben, muss aus der schönsten Stadt der Welt 3 Schock-Ansichtskarten an sämtliche Cousinen, Freundinnen und Nachbarinnen gesendet haben, muss einmal die Linden lang, 2-mal die Siegesallee hin und zurück und 3-mal um den Rolandbrunnen herumgegangen sein, muss 2,5 Stunden am Lustgarten gestanden haben, um allerhöchsten Augen das frische Taschentuch zu zeigen, das zum patriotischen Hurra in der Luft wedelt, und muss noch vieles mehr. Oder fragt einen Deutschen, der in Berlin war, ob er nicht im Reichstagsgebäude Eugen Richters und Bebels Platz beschnuppert hat, ob er nicht im Apollo-Theater linkischen Gassenhauern gelauscht und in Sigmund Lautenburgs Residenztheater sich an den ins Deutsche verflachten französischen Schweinereien geweidet hat. Fragt ihn, ob ihn nicht ein Autotaxameter an allen Sehenswürdigkeiten vorbeikutschiert hat. Und ob er nicht mit derselben Begeisterung Begas besoffenen Bismarck wie Schlüters großen Kurfürsten den Menzelsaal in der Nationalgalerie, wie die Kanonenparade im Zeughaus, Hermann Tietz Abteilung für Weißwaren und Unterwäsche, wie im neuen Kaiser-Friedrich-Museum den Saal der Gobelins von Raphael betrachtet hat. Gott vergebe mir die Sünde, dass ich eine Schrift über Ascona, diesen entzückendsten Fleck Erde, wo von den dunklen Berggipfeln sehnsüchtige Schönheit sich im grünwelligen See spiegelt, mit einer Kritik meiner teuren Landsleute beginne. Aber tagtäglich, wenn von Locarno hertrottend eine Kompanie übelster deutscher Reisephilister mit all ihrer Blödheit die herrlichen Gestade des Lago Maggiore entlang gafft, drängt sich mir der Vergleich auf mit den prächtigen Menschen, die hier ihre Heimat haben. Mit diesen Grenzitalienern, mit den dunklen, offenen Augen und der frohen Lebensselbstverständlichkeit. Ein Vergleich aber auch mit den paar Ausnahmsdeutschen, die hier ihr absonderliches Leben fristen und deretwegen ich dieses weiße Papier mit Tinte schwarz färbe. Wenn etwas typisch ist für den Charakter einer Bevölkerung, so ist es ihre Arbeiterbewegung. Und wer als vorwärtsdrängender Kritiker das kennengelernt hat, was in Deutschland unter dem Namen Arbeiterbewegung stagniert, dessen Laune müsste eitel Zuckerwerk sein, wollte er dem deutschen Volkscharakter gegenüber liebenswürdig bleiben. Ich für meine Person habe zu lange im Kampfe für die Befreiung der Arbeiterschaft und für den Sozialismus dem feindlich gegenübergestanden, was in Deutschland Arbeiterbewegung heißt, um dem Charakter der großen Volksmassen in Deutschland, der ganz und gar dem Charakter des Besitzmobs entspricht, die geringste Sympathie entgegenbringen zu können. Und wenn ich angesichts des wahlbeflissenen Proletariats, das das Seinige getan zu haben wähnt, wenn es 3 Millionen sozialdemokratische Stimmen ins behördlich sanktionierte Chiuset zerrt, nicht lache, bis ich mir den Bauch halte, wie es einige kluge Individualisten tun, sondern mit Zornesworten weiterkämpfe für die Arbeiter und gegen ihre Führer, so mag das wohl das Rudiment eines atavistischen Nationalbewusstseins sein, das mich selbst für die Deutschen noch auf die Stunde revolutionärer Selbsterkenntnis hoffen lässt. An dieser Stelle mag die Wiedergabe eines Liedes am Platze sein, das mir jüngst in einer verbrecherischen Stunde entfuhr und das den Vegetarier als Sammelbegriff vielleicht besser illustriert als eine weitschweifige Charakteristik. Der Gesang der Vegetarier, ein alkoholfreies Trinklied, Melodie immer langsam voran. Wir essen Salat, ja wir essen Salat und essen Gemüse früh und spät. Auch Früchte gehören zu unserer Diät, was sonst noch wächst, wird alles verschmäht. Wir essen Salat, ja wir essen Salat und essen Gemüse früh und spät. Wir sonnen den Leib, ja wir sonnen den Leib. Das ist unser einziger Zeitvertreib. Doch manchmal spaddeln wir auch im Teich. Das kräftigt den Körper und wäscht ihn zugleich. Wir sonnen den Leib und wir baden den Leib. Das ist unser einziger Zeitvertreib. Wir hassen das Fleisch, ja, wir hassen das Fleisch. Und die Milch und die Eier und lieben keusch. Die Leichenfresser sind dumm und roh. Das Schweinevieh, das ist es ebenso. Wir hassen das Fleisch, ja, wir hassen das Fleisch und die Milch und die Eier und lieben keusch. Wir trinken keinen Sprit, nein, wir trinken keinen Sprit, denn der wirkt verderblich auf das Gemüt. Gemüse und Früchte sind flüssig genug, darum trinken wir nichts und sind doch sehr klug. Wir trinken keinen Sprit, nein, wir trinken keinen Sprit, denn der wirkt verderblich auf das Gemüt. Wir rauchen nicht Tabak, nein, wir rauchen nicht Tabak. Das tut das scheußliche Sündenpack. Wir setzen uns lieber auf das Gesäß und leben gesund und naturgemäß. Wir rauchen nicht Tabak, nein, wir rauchen nicht Tabak. Das tut nur das scheußliche Sündenpack. Wir essen Salat, ja, wir essen Salat. Und essen Gemüse früh und spät. Und schimpft ihr den Vegetarier einen Tropf, so schmeißen wir euch eine Walnuss an den Kopf. Wir essen Salat, ja, wir essen Salat. Und essen Gemüse, früh und spät. Wie ein wandelnder Protest gegen die alkoholenthaltsame Tugendboldigkeit der Vegetarier spukt die Gestalt eines Mannes durch Ascona, der meist ein wenig wankend mit unermüdlicher Geschäftigkeit von Kneipe zu Kneipe trabt. Es ist ein baltischer Baron, ein Hühne von Figur, dem sich die Merkmale des Gewohnheitstrinkers allmählich um Nase und Beine zeichnen. Dieser Mann verdient, gerade weil er in die vegetarische Umgebung passt, wie ein Kunstwerk in den Berliner Tiergarten, eine ausführliche Betrachtung. Denn eine solche, wie von einem anderen Planeten hergeschneite Persönlichkeit, verlockt zu viel Vergleiche mit den Sonderlingen, die hier Durchschnittsdeutsche sind, dass ich mir die Unterlassung einer Gegenüberstellung nicht würde verzeihen können. Baron Alexander von R.L. ist stocktaub und versteht das, was man ihm zu sagen hat, nur, wenn man es ihm mit einiger Kraftentfaltung ins Ohr brüllt. Oh, umso komischer mutet das »Hören Sie an«, dass er seiner von unverfälscht kurländischem Dialekt gefärbten Rede nach jedem dritten Wort einschaltet. Er hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Jüngst gab er mir eine kleine, mit viel Humor geschriebene Skizze zu lesen, in der er seine tollen Kindheitsstreiche erzählte. Danach muss die Lust zu Abenteuern schon in seiner frühesten Jugend in ihm gelegen haben. Als das verwöhnte, nur manchmal wegen seiner gar zu wüsten Streiche verhauene Kind einer deutsch-russischen Adelsfamilie wuchs er auf. Sein Hang zu Abenteuern ließ ihn Seemann werden. Er diente vom Schiffsjungen auf, wurde Matrose und befuhr von Riga aus die Ostseehäfen. Ich glaube, bis England kam er auf seinen Reisen. In dieser Zeit wurde er schwerhörig und musste deswegen den Seemannsrock an den Nagel hängen. Jetzt wurde er Goldwäscher im Ural, in der Hoffnung, hierbei große Reichtümer zu erjagen. Diese Hoffnung betrog ihn, und jetzt sumpft er. Hergelockt durch seinen vegetarischen Bruder, der hier auf seiner eigenen Scholle nach allen Regeln naturgemäßer Enthaltsamkeit lebt, in Ascona herum. Er ist jetzt 38 Jahre alt. Ob es ihn hier gar für immer halten wird, ich kann es so wenig wissen wie er selbst oder sonst jemand. Wie er zum Trinker geworden ist, lässt sich mit Sicherheit natürlich nicht nachweisen. Ich denke, dass ihm die Liebe zum Spiritus als echtem Kurländer schon im Blut liegt. In seiner Matrosenzeit konnte er ihr ungezügelt folgen, und als dann die Taubheit dazu kam, war es nur selbstverständlich, dass ihm der Alkohol vernehmlicher Trost zusprechen konnte als die Menschen, die um ihn waren. Er ist aber gleichzeitig auch ein Opfer seiner beschränkten materiellen Verhältnisse. Sein Vater hielt ihn sehr knapp, 80 Rubel monatlich, das sind wenig über 200 Franken. Ist herzlich wenig für einen Menschen mit solchen Bedürfnissen, wie sie Erbpunkts Herkunft und Erziehung großgezogen haben. Sich nach der Decke zu strecken, ist seine Sache so wenig wie die jedes anderen, der das Gehäuse landläufiger Lebensgewohnheiten gesprengt hat. So konnte er Schulden nicht vermeiden, über deren Bedrückung ihm nur die intensive Beschäftigung mit der Weinflasche hinwegzuhelfen vermochte. Natürlich bewirkte aber die hierdurch hervorgerufene Steigerung der Ausgaben eine ständige Erhöhung der Schulden, und die Rechnung potenzierte sich zum Circulus Viciosus. Dass den lammfrommen Vegetariern solche Überlegungen nicht aufkommen, wenn sie denn feuchtfröhlichen Baronen begegnen, versteht sich von selbst. In tiefster Seele mit deinem eigenen Lebenswandel zufrieden, dankerfüllt gegen ihr Schicksal, weil sie es an den Klippen solcher Verworfenheit gnädig vorbeigesteuert hat, schlagen sie die wasserblauen Augen zum Firmamente auf und strafen den Knecht des Alkohols mit Blicken abgründigster Verachtung. Es gibt ja auch nichts Erhebenderes, als die eigenen Vorzüge an den Schwächen eines Mitmenschen zu messen. Er seinerzeit, der zu den bestgearteten Charakteren gehört, die ich je angetroffen habe, ist gegen die Vegetarier von einem unbegrenzten Hass beseelt, der jedoch durch die alberne Verächtlichkeit, mit der er von ihnen betrachtet wird, nicht hervorgerufen ist, sondern nur verstärkt wird. Auch ist der Grund nicht etwa seine Intoleranz gegen das Temperenzlertum der Vegetarier. Das erscheint ihm einfach verrückt, mindestens total absurd. Wenn man nicht säuft, fragte er mich einmal, was soll man denn noch? Die Ursache seiner ingrimmigen Gesinnung ist vielmehr eine unendlich rührende. Er kann es den Vegetariern nicht verzeihen, dass sie seinem Bruder, von dem er ungeheure Stücke hält, ihre Ideen aufoktroyiert haben. Zum besseren Verständnis dieses Gefühls muss man sich vergegenwärtigen, wie stark Menschen von aristokratischer Abkunft das Familienehegefühl im Blut sitzt. Sich selbst hält er zur würdigen Repräsentation seines Namens verloren. Deshalb möchte er seinen Bruder allen Glanz ausstrahlen sehen, der von dem Adelswappen der Familie ausgeht. Jetzt sieht er aber diesen Bruder, den er über alles liebt und verehrt, in einer Lebensweise aufgehen, die ihm über alle Maßen verächtlich erscheint. Daher sein tiefer Hass gegen die, die er der Verführung seines Bruders bezichtigt. Als er von mir erfuhr, dass ich diese Broschüre schreiben wollte, bat er mich, ich solle den Vegetariern Feste auf die Kapuze hauen. Aber seinem Bruder möchte ich nicht zu nahe treten. Das ist ein guter Mensch. Von mir können Sie ja schreiben, dass ich ein altes, versoffenes Luder bin. Seine Leistungsfähigkeit im Trinken ist ungeheuerlich. Und sie ist in letzter Zeit noch dadurch gesteigert, dass er sich in eine fesche Italienerfrau unglücklich verliebt hat. Sie ist mir ins Herz gekrochen, erzählte er, und hat mir den Kurbel verdreht. Schon morgens, wenn er mich trifft, sind seine ersten Worte: Hören Sie, liebes, gutes Herr Mühsamchen, kommen Sie schmoren, hören Sie, und seine Freude ist riesengroß, wenn man mal mit ihm schmoren geht. Seine Konstitution ist von einer fabelhaften Widerstandskraft. Es kommt vor, dass er manchmal tagelang nicht das Geringste isst, dazwischen aber ganz unglaubliche Mengen Alkohol vertilgt. Trifft man ihn dann nach so einer 4- bis 5-tägigen Fastenzeit, so sieht er aus, als ob er eben einen ganzen Ochsen verzehrt habe. Ob die Schmachtlappigen, immer nur um ihr bisschen Leiblichkeit angstvoll besorgten Vegetarier, die bei der geringsten Unregelmäßigkeit in der Magenversorgung umkippen, wirklich Grund haben, angesichts der imponierenden Vitalität dieses Riesen mit ihrer naturgemäßen Überlegenheit aufzutrumpfen, möchte ich mindestens doch sehr in Frage stellen. Ich für meine Person blicke die kolossale Kraft, die eine Lebensweise, wie sie R. übt, voraussetzt, viel eher mit Hochachtung als mit Geringschätzung an. Während ich nicht behaupten kann, dass mir die Art, wie die Vegetarier sich zu Sklaven ihres Verdauungsapparats machen, den geringsten Respekt abnötigt. Jedenfalls gehört für mich dieser Mann mit seinem gesunden und natürlichen Menschenverstand und mit dem tiefen, echten Leid hinter der roten Nase zu den sympathischsten Persönlichkeiten und angenehmsten Gesellschaftern, die ich in Ascona gefunden habe. Das will ich den männlichen und weiblichen Tugendjungfern gegenüber, die sich mit so gewaltigem sittlichen Aufwand über ihn entrüsten, doch ausdrücklich betonen. München, Freitag, 7. Juli 1911. Eigentlich hatte ich heute zum Justizpalast gehen wollen, wo im Schwurgericht der Dr. Semmerau abgeurteilt werden soll, weil er mit dem Marquis de Bayerot zusammen unzüchtige Schriften verbreitet hat. Ich ließ mich deshalb schon um 8:30 wecken, stand aber erst gegen 10 Uhr auf und überlegte, dass es gescheiter sei, einige wichtige Korrespondenzen zu erledigen. So schrieb ich an Arthur nach Weidmanns Lust, der morgen Geburtstag hat. Ich schickte ihm die Gedichte von Heinrich von Reda. Zugleich teilte ich ihm die Themata mit, über die ich eventuell bei den Studenten in Berlin sprechen möchte. Herr Max Rosenthal hatte mich als Vorsitzender der Kunstabteilung der Freien Studentenschaft vor einigen Wochen aufgefordert. Ferner schickte ich Margrit ihren Scheck über 195 Franken und dem Verlag Eckert das Manuskript von Glaube, Liebe, Hoffnung. Der unangenehmste Brief steht mir noch bevor, der an Landauer. Ich will ihm heute oder spätestens morgen schreiben, obwohl ich voraussehe, dass unsere mehr als 10-jährige Freundschaft daran kaputt gehen wird. München, Sonntag, 23. Juli 1911. Die Sonne senkt sich vom Himmel her nieder, dass der Asphalt stinkt. 26 Grad Renomur im Schatten. Man sehnt sich nach Regen in München, das will was heißen. Es ist Spätnachmittag. Das Schwimmbad und den Kuss des Pumas habe ich schon genossen. Gleich gehe ich an die Arbeit, denn es fehlen mir für die Augustnummer des Kains noch wichtige Beiträge. Der Leitartikel, der Sittlichkeit heißen und den Fall der Semmerau noch einmal behandeln soll, der Theaterartikel über das Wedekind-Gastspiel und einige Bemerkungen über Yatot, vielleicht über die Kriegsgefahr wegen Marokko. Gestern musste ich schon wieder ins Theater. Im Lustspielhaus war die Premiere einer Kriminalgroteske in 3 Instanzen von Lothar Schmidt und Heinrich Ilgenstein. Fiat Justitia heißt der Dreck. Die beiden Autoren sprach ich vor der Aufführung. Sie hatten großen Erfolg, obgleich hundsmiserabel gespielt wurde und obgleich das Stück nicht viel besser als 1000 andere, allerdings auch nicht schlechter. Eine Satire auf die deutsche Rechtsprechung, das Milieu nach Serbien verlegt, einige nette Einfälle, gute, wenn auch alte Witze. Widerlich war mir ein langer, sentimentaler Passus im 2. Akt, wo die Eltern des als Mörderverdächtigen erscheinen. Die Eitelkeit der Beamten, ihre arrogante Dummheit und der Buchstabensinn der Justiz werden verulgt, aber eben doch nur verulgt. Es fehlt der Stachel des Hasses, den man bei Ilgenstein eigentlich hätte erwarten dürfen. Das zweierlei Maß wird ungeschickt, aber derb glossiert und das gute Bürgertum applaudiert, freut sich, geht vergnügt heim, findet, dass in dieser Welt alles aufs Beste beschaffen sei. Die Polizeizensur weiß das gut zu unterscheiden. Hätte das Stück etwas vom Wedekindschen Mostrich, dann wäre es so sicher verboten worden, wie wenn es von mir verfasst wäre. Uli war im Theater, weil Alva, mehr schlecht als recht, einen Gefängniswärter zu spielen hatte. Lotte konnte ich leider nicht mehr erreichen, so dass ein Billett von den Zweien, die ich nachmittags von Lulu Strauß bekommen hatte, verfallen musste. Lotte. Ich laufe den ganzen Tag mit dem Gedanken an sie herum. Gestern sagte sie mir in reizender Form eine kleine Schmeichelei, aus der ich ja sah, dass sie mich doch sehr gern haben muss. Ich habe mir das sehr lustige Kegelbahnbild besorgt, auf dem ich hinter dem breitprotzigen Ruder hervorluge. Sie kritisierte die verschiedenen Visagen auf der Fotografie sehr geringschätzig. Dann zeigte sie auf mich und meinte, wenn ich den da nicht im Original kennte, würde ich ihn sehr nett finden. Als ich ihr darauf den Arm um die Hüfte legte, machte sie die Lippen spitz. Die Ruder-Ruder-Geschichte nimmt sehr peinliche Formen an. Ruder hat, ich saß dabei, in der Torgelstube, Ettlingen sein Ehrenwort gegeben, dass er keinen Vorschuss für die Thermidore bekommen habe. Inzwischen sind die Quittungen über 3000 Mark ans Licht gekommen. Jetzt bombardieren sich die Herren Ruder und Ettlinger mit groben Briefen und die Sache wird wohl vor Gericht kommen. Hoffentlich brauche ich nicht Zeuge zu spielen. Ruder benimmt sich in der ganzen Affäre dumm und anmaßend und wenn nur alles über ihn herfällt und schimpft, fällt es mir wirklich schwer, ihn in Schutz zu nehmen. Und ich nehme sehr ungern gegen ihn Partei. Was für Hässlichkeiten um solche Lappalien. Eine Sendung der Redaktion 17 Grad. Wir senden jeden vierten Samstag im Monat in Marburg bei Radio Unerhört auf 90,6 MHz von 13 bis 14 Uhr. Wir senden jeden ersten Sonntag im Monat in Halle bei Radio Korax auf 95,9 MHz von 13 bis 14 Uhr. Wir senden jeden vierten Sonntag im Monat in Hamburg beim freien Senderkombinat FSK auf 93,0 MHz von 11 bis 15 Uhr. Wir senden jeden vierten Sonntag im Monat in München bei Radio Feuerwerk auf 92,4 MHz von 23 bis 24 Uhr. Über weitere Sendungen, Specials und Sonderaktionen unterrichtet Sie unsere Website www.17grad.net www.17grad.net und Mails mit Kritik, Anregungen und Wünschen senden Sie bitte an webmaster@17grad.net. Wir bedanken uns für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.